Okay. Wind. Ich bin hallo, bereit. Scheiß Roberto, jetzt mach ich mal Spielbox. Lüg nicht. Nico das. Das ist so gut, ne? Zeig dich bitte nicht die Polizei. Bitte. Mach. Okay. Los, Toni, du bist dran. Okay, bist dran? Ja. Ein Beatbox-Battle. Hallo, ich bin Toni. Und ich mache heute Beatbox mit meiner Gruppe. Du bist immer noch. Ja, ich bin 9 Jahre alt und ich kann immer noch Beatbox. Wie mein Cousin das nicht kann. Ja, das ist für mich traurig. Also, jetzt begebe ich mir meinen Bruder. Hoffnung. Ich heiße Roberto. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Aspern auf Wedding. Ja. Toni, fang mal an mit Beatbox zu machen. Scheiße. Wir machen jetzt ein Battle. Los. Okay. War das? Ja. Yeah. Lass mich erst einmal. Okay. Nein, nein, nein, nein. Willst du dich scheißen? Ja. Okay, jetzt, Roberto. Spitball. Nein, war Spaß. Mach mal jetzt. Warte, ey, Roberto, ich bin geheftet.